Zum 23. Todestag von Präsidenten Kim Il-sung fand am 6. Juli vor den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae eine Veranstaltung zur jungen Avantgarde statt. Daran nahmen teil der stellvertretende Vorsitzende der ZKDA-Partei der Arbeit Koreas, Choi Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZKDA-Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVIAK, Funktionäre des Jugendverbandes, Jugendliche und Studenten. Vor der Zusammenkunft legten die Teilnehmer an den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkorb und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Nach dem Vorsprechen des ersten Sekretärs des Zentralvorstandes des Jugendverbandes Sun Yong-nam legten die Teilnehmer einen Eid ab, den Genossen Kim Il-sung von Generation zu Generation hoch zu verehren und unter der Führung vom verehrten Marschall Kim Jong-un um jeden Preis einen mächtigen sozialistischen Staat aufzubauen.